Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Das US-Militär hat wieder ein Flugobjekt abgeschossen. Nach offiziellen Angaben befand es sich über dem Bundesstaat Alaska. Es habe den zivilen Flugverkehr gefährdet. Zur Herkunft könne noch nichts gesagt werden. Es soll deutlich kleiner gewesen sein als der mutmaßliche Spionageballon Chinas, der am vergangenen Samstag abgeschossen worden war. Bei einer Hausdurchsuchung beim früheren US-Vizepräsidenten Pence haben Ermittler noch ein Geheimdokument gefunden. Laut Gesetz müssen solche Unterlagen nach der Amtszeit zurückgegeben werden. Nina Barth. Die Durchsuchung habe 5 Stunden gedauert, dabei sei ein als geheim eingestuftes Dokument gefunden worden, erklärte der Berater von Ex-Vizepräsident Pence, O'Malley. Die Durchsuchung durch das FBI kam nicht überraschend. Bereits im Januar waren in Pence Haus im US-Bundesstaat Indiana vertrauliche Unterlagen aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Der Nachrichtensender CNN berichtet, dass das FBI voraussichtlich in den kommenden Tagen auch Pence Büro in Washington durchsuchen werde. In Syrien sind nach UN-Schätzungen durch das Erdbeben mehr als 5 Millionen Menschen obdachlos geworden. Inzwischen trafen auch dort erste Hilfslieferungen ein. Die türkischen Behörden ließen Zeltstädte errichten. Immer wieder werden Tote geborgen. Deren Zahl ist auf fast 23.000 gestiegen. Die jüngsten russischen Raketenangriffe haben nach offiziellen Angaben aus Kiew große Schäden am Energiesystem der Ukraine verursacht. Mehrere Kraftwerke seien getroffen worden. Besonders schwierig ist demnach die Lage in der Region Charkiw. 2 Kernkraftwerke dort mussten wegen der Instabilität im Netz ihre Produktion drosseln, teilte die Internationale Atomenergiebehörde mit. 2 Tage vor der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben die Parteien noch einmal versucht, Wähler zu mobilisieren. CDU-Chef Merz warb für einen politischen Wechsel im bislang rot-grün-rot regierten Berlin. Auch bei Grünen, FDP und AfD kamen Bundespolitiker zum Wahlkampfabschluss. Die SPD mit Regierungschefin Giffey verzichtete auf eine solche Veranstaltung. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Schalke und Wolfsburg unentschieden getrennt. Die Partie endete 0:0. Armin Lehmann. Gleich 2-mal jubelten die Schalker-Fans, doch beide Male zu früh. Die Treffer von Alex Kral und Michael Frey zählten wegen Abseits nicht und so gab es am Ende zum 3. Mal in Folge ein 0:0 für Königsblau. Die erste Chance des Spiels hatte Wolfsburg, doch Maxi Arnold schoss einen frühen Elfmeter an den Pfosten. Im 2. Durchgang waren beide Keeper bei guten Chancen zur Stelle und so blieb es beim 0:0. Und Schalke bleibt abgeschlagen Tabellenletzter und Wolfsburg tritt in Sachen Europa auf der Stelle. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht teils trüb, teils klar. Von der Ostsee bis zur Lausitz Regen, in Sachsen Glätte +6 bis -10 Grad. Am Tage nach Süden hin sonnig, sonst bedeckt, im Osten Regen bis +10 Grad. 3:03 Uhr. Es gibt keine Falschfahrer mehr, ihr kommt also gut durch. Wir haben hier nur noch Sperrungen für euch. 2 Stück insgesamt. Einmal die A7 Würzburg Richtung Fulda, die ist zwischen Bad Brückenau Wildflecken und Bad Brückenau Volkers gesperrt. Und die A542 Langenfeld Richtung Monheim ist das ganze Wochenende über bis Montag früh zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd gesperrt. Ansonsten kommt ihr gut durch. Die junge Nacht der ARD. Hallo und guten Morgen mit mir, Sabine Lebeck. Ich wollte euch heute ja so durch die Nacht tragen, habe ich gesagt. Entweder Huckepack oder auf den Schultern. Und da ist Dirk aus Mönchengladbach diesem Vorschlag gegenüber noch ein bisschen skeptisch. Hallo liebe Sabine, ich wünsche dir eine wunderbare junge Nacht. Stell mir es gerade bei mir vor, ich wiege über 120 Kilo und bin 1,95 groß. Ich glaube, das wäre was für Bitte Lächeln, wo man ja dann 500 Euro bekommt. Ja, ich sag mal so, 500 Euro haben oder nicht haben. Don't you prove me wrong this time. Temptations making me stay another night, and my senses only lie to me, lie to me.

An Mai Kantereit für euch, du tust mir nie mehr weh, hier gegen euren Bad Hair Day. Mein Leben ist okay, seit wir uns nicht mehr sehen. Ich werd gleich eindrehen und auf der Brücke stehen und in den Himmel sehen, wie die Sonne untergeht, wie Wind die Wolken weht und wie es weitergeht. Du tust mir nie mehr weh, wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Du tust mir nie mehr weh, wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Gerne nochmal wissen, wie es ist, mich aus dem Nichts zu küssen. Du würdest mir die Hoffnung machen. Menschen machen dumme Sachen. Und ich bin ein Mensch, der außer dir kaum Liebe kennt. Und ich bin ein Mensch, der außer dir kaum Liebe kennt. Du tust mir nie mehr weh. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Du tust mir nie mehr weh. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Du tust mir nie mehr weh. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Du tust mir nie mehr weh. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich vor dir stehen und habe dir verziehen. Die junge Nacht. Die junge Nacht. I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Die junge Nacht. Junge Nacht der ARD. It's not worth the mention, the way I feel. Oh, I just kinda hope it wasn't real. Starting the engine every single day. But everywhere I go I couldn't stay. It's just a daydream, it's not what it seems. Intoxicating, hallucinating. I keep on changing to make a statement. I gotta go, I gotta go, I gotta go. You know I'll be on my way to you. I wanna feel like I'm supposed to. Sending shivers down my spine, mama, bet you on my mind. Get away in the morning blue. But I can't get over you. I can feel the tension running through my veins. Oh, I've been feeding myself to the flame. If I pay close attention, I can make it last. But I can't form a thought inside my head. Too much at stake here. I cannot stay here. I gotta go. I gotta go. I gotta go. You know I'll be on my way to you. I wanna feel like I'm supposed to. Send the shivers down my spine. I'm on my back, you on my mind. Get away in the morning blue. But I can't get over you. checken die Verkehrslage für euch. Da haben wir zwei Meldungen, besser gesagt zwei Sperrungen für euch. Einmal die A7 Würzburg Richtung Fulda zwischen Bad Brückenau-Wittfleck und Bad Brückenau-Volkers gesperrt. Dann die Sperrung auf der A542 Langenfeld Richtung Monheim zwischen Reusrad und Kreuz Monheim Süd. Die gilt auch das ganze Wochenende, also bis Montag früh. Und eine Sperrung ist noch hinzugekommen. Da hat es einen Unfall gegeben, und zwar auf der B50 Kreuz Wittlich Richtung Platten zwischen Zeltingen, Rachtig und Longkamp. Da hat es, wie gesagt, einen Unfall gegeben. Eine Umleitung ist für euch eingerichtet. Fahrt da entsprechend vorsichtig. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Und während ihr so vorsichtig vor euch hinfahrt, gibt es jetzt hier um 3.32 Uhr Lil Nas X mit Star Walking. Mein Name ist Sabine Lebeck. Kommt gut durch die Nacht. Don't ever see you sober if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm Star Walking. And get high up. I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever see it's over. Since I came out my mama, thinking God daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. Die junge Nacht. Die junge Nacht der ARD. So you face it with a smile. There is no need to cry. For a trifle's more than this. Still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. There was a void I had to fill. You if I would understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is cold, but I keep walking straight ahead. shape that liquid wax. Fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin tease me through the night. Well, I hate to leave you back. If you need me, I'll be there. Hier in der jungen Nacht. Wir haben jetzt von euch oder für euch, von euch. Habt ihr einen neuen Song gemacht? Schön, oder? Nein, für euch haben wir einen neuen Song von Sarah Larsson. Die hat ja das letzte Mal einen Song rausgebracht, der so in Deutschland erfolgreich war. Das war 2018. Das war dieser Song hier. Ruin My Life heißt die Nummer. Kommt einem auch so ein bisschen vor, als würde sie schon ewig Musik machen. Ist auch fast so, aber sie ist trotzdem erst 24. Also schon heftig, dass sie immer noch so jung ist. Liegt daran, dass sie ja mit 17 schon ihren Durchbruch hatte. Jetzt gibt es hier von ihr den neuen Song Can't Tame Her. Ist so ein 80er-Vibes-Synthie-Pop-Track für euch, Sarah Larsson. Hier neu für euch in der jungen Nacht. She can dance on her own. Club's closing, but she ain't going home. Night is still young, where the hell would she go? Nobody knows, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell of perfume as she walks through the door. I wanna know, where the hell would she go? Nobody knows, nobody, nobody knows. No, you can't tell can't tame her.

eyes before I came to you. Guess none of us can read the lie behind the golden truth. Trust can't be counted on, it's crooked as the Amazon. Cause every road that I've been on leads me back to you. Awards sind heute Abend. Wir müssen ja auch schon frühzeitig planen, ne? Ist ja schließlich schon Samstag, der 11. Februar. Heute Abend also die Brit Awards. Ist einer der höchsten Musikpreise in Großbritannien. Sam Smith ist auch zweimal nominiert. Einmal für den Song des Jahres. Und hier, ihr wisst auch wahrscheinlich direkt welchen. Genau, Unholy mit Kim Petras. Genau der. Und einmal ist Sam Smith noch für den besten Pop-R&B-Act nominiert. Drei Brits hat Sam Smith insgesamt schon. Ob da jetzt heute noch ein paar dazukommen, das wissen wir dann am Abend. Das ist Sam Smith jetzt hier mit Calvin Harris. I'm not here to make friends. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. Not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. I need a lover, I need a lover. I'm just being honest, baby, I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you lie. For somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on.

only cared about the fall. There was no way to know that we would get here now. Too early to stay worried about us all. Before we knew what we were both about. And now we're stuck in holding. Everything is frozen. We're faking safe and sound. Man, I can't keep picking up each time you call. If everything I say just is down. You're all that I want. You're all that I need. Keep on burning. No, I can't leave you. The world will keep on turning. But I'm thinking lately, what's so concerning? Soon as I leave you, I just keep on hurting. And once we're off the tracks, it falls apart too fast. And we've been scared for too long. Never really lasts. Once I get to thinking, it all keeps coming back, yeah. You're all that I want. You're all that I need. Just try to be honest, 'cause you're all that I want.